Abschnitt 14 aus Der Hund von Baskerville von Arthur Conan Doyle, übersetzt von Heinrich Dornack. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 14. Kapitel, Teil 1. Zu Sherlock Holmes' Fehlern, vorausgesetzt, dass es überhaupt ein Fehler genannt werden kann, gehörte es, dass er eine große Abneigung dagegen hatte, von seinen Plänen etwas mitzuteilen, bevor der Augenblick der Ausführung dazu da war. Zum Teil beruhte dies unzweifelhaft auf der Überlegenheit seiner Natur. Er liebte es, sich als Herrn und Meister zu zeigen und seine Umgebung zu überraschen. Zum anderen Teil aber lag es in der ihm angeborenen und in seinem Beruf noch mehr ausgebildeten Vorsicht. Er wollte nichts auf unvorhergesehene Zufälle ankommen lassen, sei dem wie ihm wolle. Das Ergebnis war eine harte Geduldsprobe für seine Helfer und Mitarbeiter. Ich hatte schon oft darunter gelitten, aber niemals so sehr wie während unserer langen Fahrt in der Dunkelheit. Der große Schlag stand unmittelbar bevor, endlich sollte die Entscheidung fallen, und doch hatte Holmes noch kein Wort gesagt, und ich konnte mich nur in Vermutungen über das von uns einzuschlagende Verfahren ergehen. Meine Nerven waren fast bis zur Unerträglichkeit angespannt, als ich rechts und links von unserem schmalen Landweg düstere, weite Flächen bemerkte und an dem mir ins Gesicht schlagenden kalten Wind erkannte, dass wir wieder auf dem Moor angelangt waren. Jeder Sprung der Pferde, jede Umdrehung der Räder brachte uns dem Ende unseres Abenteuers näher. Da der Kutscher auf dem Bock unseres Mietwagens jedes Wort hören konnte, so mussten wir uns in unserem Gespräch großen Zwang antun und durften uns nur über gleichgültige Gegenstände unterhalten. Das fiel uns in unserer begreiflichen Aufregung nicht leicht. Ich atmete daher erleichtert auf, als wir bei Franklands Haus vorbeikamen. Endlich näherten wir uns Baskerville Hall und damit dem Schauplatz der Handlung. Wir fuhren nicht beim Haupteingang vor, sondern ließen den Wagen in der Allee halten und stiegen aus. Der Kutscher wurde abgelohnt und wir machten uns zu Fuß auf den Weg nach Merripit House. »Sind Sie bewaffnet, Lestrade?« Lächelnd antwortete der Detektiv, »solange ich meine Hosen anhabe, habe ich eine Hüfttasche. Und solange ich meine Hüfttasche habe, ist auch was drin.« »Gut, mein Freund und ich haben uns ebenfalls für alle Eventualitäten vorgesehen.« »Sie sind sehr verschlossen, Herr Holmes. Mit was für einer Art von Spiel haben wir es denn eigentlich zu tun?« »Mit einem Geduldsspiel. Wahrhaftig, das scheint hier keine sehr nette Gegend zu sein,« bemerkte der Detektiv, indem er fröstelnd seinen Überrock dichter zuzog und dabei einen Blick auf die düstere Hügelkette warf und auf den riesigen Nebelsee, der über dem Grimpener Moor lag. »Gerade vor uns sehe ich die Lichter eines Hauses.« »Das ist Merripit House, das Ziel unserer Wanderung. Ich muss Sie jetzt ersuchen, auf den Fußspitzen zu gehen und im Flüsterton zu sprechen, wenn Sie etwas zu sagen haben.« Vorsichtig gingen wir den Fußweg entlang auf das Haus zu, aber als wir noch ungefähr 200 Schritte davon entfernt waren, ließ Holmes uns Halt machen und sagte, »weiter brauchen wir nicht zu gehen. Die Felsen hier zur Rechten geben ein ausgezeichnetes Versteck ab.« »Ja, hier wollen wir uns in Hinterhalt legen. Gehen Sie in diese Höhlung hinein, Lestrade. Du warst drinnen im Hause, nicht wahr, Watson? Kannst du die Lage der verschiedenen Zimmer angeben? Was sind das für Gitterfenster an unserem Ende hier?« »Ich glaube, es sind die Küchenfenster.« »Und das Fenster weiter weg, aus dem der helle Lichtschein herausfällt, das gehört ganz bestimmt zum Speisezimmer.« Die Vorhänge sind zurückgezogen. Du weißt am besten hier Bescheid. Krieche sacht heran und sieh mal zu, was drinnen vorgeht. Aber lass sie um Gottes Willen nicht merken, dass sie beobachtet werden. Ich ging auf den Zehen den Fußpfad entlang und duckte mich dann hinter die niedrige Mauer, die den verwahrlosten Obstgarten umgab. An dieser hinkriechend kam ich zu einer Stelle, wo ich ungehindert in das gardinenlose Fenster hineinsehen konnte. In dem Zimmer befanden sich nur Sir Henry und Stapleton. Sie saßen an dem runden Tisch einander so gegenüber, dass ich ihre Gesichter von der Seite sehen konnte. Beide rauchten, vor ihnen auf dem Tisch standen Kaffeetassen und Weingläser. Stapleton sprach lebhaft, aber der Baronet sah bleich und zerstreut aus. Vielleicht lag der Gedanke an den ihm bevorstehenden Gang über das einsame, übel berufene Moor ihm schwer auf der Seele. Nachdem ich sie eine Weile beobachtet hatte, stand Stapleton auf und verließ das Zimmer. Sir Henry schenkte sich sein Glas voll, lehnte sich in seinen Stuhl zurück und blies den Zigarrendampf in dicken Wolken von sich. Ich hörte eine Tür knarren, dann knirschten Schritte auf dem Kies an der anderen Seite der Mauer, hinter der ich mich zusammengekauert hatte. Als sie bei mir vorbei waren, blickte ich vorsichtig über die Mauer hinweg und sah den Naturforscher vor der Tür eines Nebengebäudes stehen, das sich in der Ecke des Baumgartens befand. Er öffnete die Tür mit einem Schlüssel, und als er eingetreten war, hörte ich ein eigentümlich raschelndes Geräusch in dem Gebäude. Er verweilte höchstens ein paar Minuten, dann hörte ich den Schlüssel sich abermals im Schloss drehen. Die knirschenden Schritte kamen wieder bei mir vorüber und Stapleton betrat sein Haus. Ich sah noch, wie er im Zimmer erschien, wo Sir Henry auf ihn wartete. Dann kroch ich vorsichtig nach dem Versteck meiner Freunde zurück und berichtete, was ich gesehen hatte. »Und sage, Watson, die Dame saß nicht bei Ihnen?« fragte Holmes, als ich mit meiner Erzählung fertig war. »Nein. Wo kann sie denn nur sein? Es ist ja in keinem anderen Raum Licht als nur im Speisezimmer und in der Küche.« »Ich habe keine Ahnung.« Über dem großen Grimpener Sumpf lagerte, wie ich vorhin bereits erwähnte, ein dichter weißer Nebel. Er wälzte sich langsam auf uns zu und stand jetzt in einiger Entfernung wie eine niedrige, scharf abgeschnittene Wand vor uns. Der Mond beschien sie und sie glich einer weiten, schimmernden Eisfläche. Die Felsspitzen, die daraus hervorragten, sahen aus wie riesige Granitblöcke, die von diesem Eis getragen wurden. Holmes beobachtete unverwandt diese Nebelfläche und ich hörte ihn unwillig brummen, als sie allmählich sich immer näher an uns heranschob. »Es kommt auf uns zu, Watson. Ist das von irgendwelcher Bedeutung?« »Von sehr großer Bedeutung sogar. Es ist die einzige Möglichkeit, die auf meine Pläne irgendwelchen Einfluss haben könnte.« Er kann jetzt nicht lange mehr bleiben, denn es ist bereits 10 Uhr. Unser Erfolg und vielleicht sogar sein Leben hängt möglicherweise davon ab, dass er das Haus verlässt, ehe der Nebel den Weg bedeckt. Der Nachthimmel stand in klarer Schönheit über uns. Die Sterne funkelten in der Kälte mit hellem Schein und der Halbmond übergoss die Landschaft mit einem sanften, ungewissen Licht. Vor uns lag die dunkle Masse des Hauses, das Giebeldach und die hohen Kamine scharf vom silberbestreuten Nachthimmel sich abhebend. Breite Lichtstreifen ergossen sich goldig aus den Fenstern des Erdgeschosses über den Garten und das Moor. Mit einem Male verschwand einer von diesen Streifen, die Dienstboten hatten die Küche verlassen. Nur noch das Speisezimmer blieb hell, dort saßen die beiden Männer, der mordsinnende Wirt und der ahnungslose Gast, und plauderten bei Wein und Zigarren. Mit jeder Minute schob die weiße, wolkige Fläche, die bereits die Hälfte des Moores bedeckte, sich näher und näher an das Haus heran. Schon kräuselten sich die ersten feinen Ausläufer des Nebels vor dem goldenen Viereck des erleuchteten Fensters. Die rückseitige Mauer des Baumgartens war bereits unsichtbar und die Bäume erhoben sich aus einem brodelnden weißen Dampf in die Luft. Und schon wälzten sich Nebelstreifen um die Ecke des Hauses herum und vereinigten sich allmählich zu einer dichten, glatt abgeschnittenen Wolke, über welcher das obere Stockwerk und das Dach des Hauses wie ein Gespensterschiff auf seltsamem Meere schwamm. Holmes schlug aufgeregt mit der Faust auf den Felsen, hinter welchem wir uns versteckt hatten, und stampfte vor Ungeduld mit dem Fuß. »Wenn er nicht binnen einer Viertelstunde draußen ist, so wird der Fußweg bedeckt sein. In einer halben Stunde können wir keine Hand mehr vor Augen sehen.« »Sollen wir uns nicht ein Stück Weges zurückziehen? Hinter uns steigt der Grund an.« »Ja, das wird wohl das Beste sein.« Wir gingen also vor der Nebelbank allmählich zurückweichend weiter aufs Moor hinaus, bis wir etwa 1000 Schritte vom Hause entfernt waren und immer noch kroch die weiße Masse mit der mondbeglänzten Oberfläche näher an uns heran, unerbittlich immer näher. »Wir gehen zu zweit«, sagte Holmes. »Wir dürfen es nicht darauf ankommen lassen, dass er eingeholt wird, bevor er an unseren Versteck heran ist. Hier, wo wir jetzt sind, müssen wir auf alle Fälle bleiben.« Er ließ sich auf die Knie nieder und hielt das eine Ohr an den Erdboden. »Gott sei Dank! Ich glaube, ich höre ihn kommen.« Wirklich wurden jetzt schnelle Schritte in der Stille des Moors hörbar. Uns an die Felsblöcke anschmiegend beobachteten wir mit gespanntester Erwartung die schimmernde Nebelbank, die vor uns lag, und jetzt trat, wie wenn er einen Vorhang zerteilte, aus dem weißen Nebel heraus der Mann, auf den wir warteten. Er blickte sich überrascht um, als er plötzlich die klare, sternenbeglänzte Nachtlandschaft vor sich sah. Dann eilte er schnellen Schrittes auf dem Pfad dahin, an unserem Versteck vorbei und den Hügel hinauf, der sich sanft ansteigend hinter uns erstreckte. Während er vorwärts eilte, sah er beständig bald über die eine, bald über die andere Schulter nach hinten. Augenscheinlich war ihm unbehaglich zumute. »Psst«, rief plötzlich Holmes, und ich hörte ein scharfes Knacken. Er hatte den Hahn seines Revolvers gespannt. »Aufgepasst! Es kommt!« Mitten in der heranschleichenden Nebelmasse hörten wir ein scharfes, schnelles Getrappel. Die Wolke lag 50 Schritte vor uns und wir starrten alle drei auf die weiße Fläche. Was für ein Gräuel würde aus ihr hervorbrechen? Ich lag an Holmes Ellenbogen und warf einen schnellen Blick auf sein Gesicht. Er war bleich, aber offenbar frohlockte er innerlich. Seine Augen funkelten hell im Mondenschein. Plötzlich aber stierte er entsetzt vorwärts und seine Lippen öffneten sich in maßlosem Erstaunen. Im selben Augenblick stieß Lestrade einen Schrei des Entsetzens aus und fiel mit dem Gesicht auf die Erde. Ich sprang auf. Meine zitternde Hand umklammerte den Revolver, aber ich konnte nicht schießen. Mein Geist war gelähmt von dem Anblick des grausigen Geschöpfes, das aus dem Nebel hervorgesprungen kam. Es war ein Hund, ein riesiger, kohlschwarzer Hund, aber ein Hund, wie keines Menschen Augen ihn jemals gesehen haben. Feuer sprühte aus dem offenen Rachen hervor, die Augen glühten, Lefzen und Wampe waren von hellem Glast umlot. Ein Wahnsinniger könnte in seinen Fieberträumen kein wilderes, grausigeres Ungeheuer sich vorstellen. Wie ein Geschöpf der Hölle brach die schwarze Bestie aus dem weißen Dampf hervor. In langen Sätzen sprang der riesige schwarze Hund den schmalen Weg entlang. Die Nase dicht über dem Erdboden haltend, folgte er den Fußspuren unseres Freundes. Wir waren durch diese Erscheinung wie gelähmt, und ehe wir unsere Besinnung wiedererlangt hatten, war die Bestie schon an unserem Versteck vorübergesprungen. Dann feuerten Holmes und ich gleichzeitig, und ein schauerliches Geheul bewies uns, dass wenigstens einer von uns getroffen haben musste. Doch ließ der Hund sich durch die Verwundung nicht aufhalten, sondern jagte mit unverminderter Schnelligkeit weiter. In ziemlich weiter Entfernung sahen wir Sir Henry auf dem Wege stehen. Er sah mit kreideweißem Antlitz, dessen Blässe durch den voll darauffallenden Mondschein noch mehr hervorgehoben wurde, sich um. Die Hände hatte er voller Entsetzen emporgeworfen, und hilflos starrte er auf das grausige Ungeheuer, das auf ihn losgesprungen kam. Aber das Schmerzgeheul des Hundes benahm uns alle Furcht. Wenn er verwundbar war, so war er ein Erdengeschöpf, und wenn wir ihn verwunden konnten, so konnten wir ihn auch töten. Niemals habe ich einen Menschen rennen sehen, wie Sherlock Holmes in diesem entscheidenden Augenblick rannte. Ich gelte für einen schnellen Läufer, aber ich blieb weit hinter meinem Freunde zurück, und in gleicher Entfernung hinter mir folgte erst der kleine Londoner Detektiv. Vor uns hörten wir Schrei auf Schrei, die gellenden Angstrufe des Baronets und dazwischen das tiefe Gebell des Hundes. Ich sah, wie die Bestie auf ihr Opfer lossprang, Sir Henry zu Boden warf und ihm an die Kehle fuhr. Im nächsten Augenblick aber hatte Holmes 5 Kugeln seines Revolvers dem Tier in die Flanke gejagt. Mit einem letzten Todesgeheul und noch einmal wild um sich beißend rollte der Hund auf den Rücken. Die 4 Beine fuhren noch ein paar Mal durch die Luft, dann fiel er auf die Seite und lag regungslos da. Keuchend sprang ich an das Tier heran und hielt den Lauf meines Revolvers an den fürchterlichen, feuerumlohten Kopf. Aber ich brauchte nicht mehr abzudrücken. Der Riesenhund war tot. Sir Henry lag bewusstlos auf der Stelle, wo er umgesunken war. Wir rissen ihm den Kragen auf, und Holmes gab ein Stoßgebet der Dankbarkeit von sich, als wir sahen, dass keine Wunde vorhanden und dass unsere Hilfe noch zur rechten Zeit gekommen war. Bald bewegten sich zuckend die Augenlider unseres Freundes, und er machte einen schwachen Versuch, sich zu bewegen. Lestrade schob dem Baronet seine Branntweinflasche zwischen die Zähne, und dann sahen 2 ängstliche Augen uns an. »Mein Gott«, flüsterte Sir Henry, »was war das? Um des Himmels willen, was war es?« »Was es auch gewesen sein mag, es ist tot«, antwortete Holmes. »Wir haben dem Familiengespenst für ewige Zeiten den Garaus gemacht.« Das Tier, das da zu unseren Füßen hingestreckt lag, war schon durch seine Größe und Stärke eine fürchterliche Bestie. Es war kein reinrassiger Bluthund und auch keine reine Dogge, sondern schien aus einer Kreuzung hervorgegangen zu sein, ein zottiges, dürres Geschöpf von der Größe einer kleinen Löwin. Noch jetzt, wo es tot war, schien von den gewaltigen Kinnladen ein bläuliches Feuer zu triefen, und die tiefliegenden, grausamen kleinen Augen waren von Flammenringen umgeben. Und als ich mit meinen Händen das furchtbare Maul auseinanderriss, da schimmerten auch meine Finger feurig in der Dunkelheit. »Phosphor«, rief ich. »Ja, ein Phosphorpräparat und ein sehr geschickt hergerichtetes«, sagte Holmes, der sich niedergebeugt hatte und den Kopf des toten Tieres beroch. »Es ist eine geruchlose Lösung, durch die der Spürsinn des Tieres nicht beeinträchtigt werden konnte. Wir müssen Sie von ganzem Herzen um Verzeihung bitten, Sir Henry, dass wir Sie der Gefahr eines so furchtbaren Schrecks ausgesetzt haben. Ich war auf einen Hund gefasst, aber nicht auf eine Bestie wie diese hier. Und infolge des Nebels hatten wir nur einen ganz geringen Augenblick Zeit, um sie mit mehreren Schüssen zu empfangen. Sie haben mir das Leben gerettet. nachdem ich es erst in Gefahr gebracht hatte. Sind sie kräftig genug, um sich auf ihren Füßen halten zu können? Lassen Sie mich noch einen Schluck Branntwein zu mir nehmen und ich bin zu allem bereit. So, wollen Sie mir jetzt bitte aufhelfen? Was gedenken Sie jetzt zunächst zu tun? Sie hier zu lassen. Sie sind nicht imstande, in dieser Nacht noch mehr Abenteuer durchzumachen. Wenn Sie auf unsere Rückkunft warten wollen, so kann einer von uns Sie nach dem Schloss bringen. Sir Henry versuchte, sich aufrecht zu halten, aber er war noch immer leichenblass und zitterte an allen Gliedern. Wir führten ihn zu einem Granitblock. Auf diesen setzte er sich und vergrub zusammenschaudernd das Gesicht in seine Hände. »Wir müssen Sie jetzt hier allein lassen«, sagte Holmes. »Es bleibt uns noch anderes zu tun und jeder Augenblick ist von Wichtigkeit. Das Verbrechen ist völlig aufgeklärt. Jetzt brauchen wir nur noch den Verbrecher. Es ist 1000 gegen 1 zu wetten, dass wir ihn nicht in seinem Hause finden«, fuhr Holmes fort, als wir schnell den Fußweg entlang auf Merripit House zueilten. »Die Schüsse müssen ihm gesagt haben, dass er die Partie verloren hat. Wir waren ein ziemliches Stück vom Hause entfernt und der Nebel hat vielleicht den Schall gedämpft«, bemerkte Lestrade. »Er folgte dem Hund auf dem Fuße, um ihn sofort abzurufen. Darauf können Sie sich verlassen. Nein, nein, er ist jetzt längst fort, aber wir wollen zur Sicherheit das Haus durchsuchen.« Die Haustür stand offen. Wir stürmten daher hinein und eilten von Zimmer zu Zimmer. Zum größten Erstaunen des vor Angst an allen Gliedern bebenden alten Dieners, der uns im Flur entgegenkam. Nur im Speisezimmer brannte Licht, aber Holmes nahm die Lampe vom Tisch und ließ keinen Winkel des Hauses undurchsucht. Nirgends war von dem Mann, den wir verfolgten, auch nur das geringste Zeichen zu sehen. Im obersten Stock jedoch war die Tür zu einem der Zimmer verschlossen. »Es ist jemand drinnen«, rief Lestrade. »Ich höre etwas sich bewegen. Machen Sie die Tür auf.« Wir hörten drinnen ein schwaches Stöhnen und ein Rauschen wie von Kleidern. Holmes sprengte die Tür mit einem Fußtritt und mit dem Revolver in der Hand stürzten wir alle drei ins Zimmer. Aber wir fanden keine Spur von dem verzweifelten Schurken, den wir zu sehen erwarteten. Stattdessen aber hatten wir einen so seltsamen und unerwarteten Anblick, dass wir zuerst sprachlos und wie an den Fleck gebannt dastanden. Das Zimmer war zu einer Art von kleinem Museum hergerichtet. An den Wänden hingen eine Anzahl Glaskasten, deren Anfüllung mit Schmetterlingen und Käfern der gefährlichste Verbrecher der Gegenwart zu seiner Erholung betrieben hatte. Mitten im Raum stand ein Holzpfeiler, der den alten, wurmzerfressenen Deckbalken stützen musste. An diesem Pfeiler war eine menschliche Gestalt festgebunden, aber ob es ein Mann oder ein Weib war, konnten wir für den Augenblick nicht sagen, denn diese Gestalt war vollständig von Bett und Handtüchern vermummt. Ein Handtuch war um die Kehle geschlungen und hinter dem Pfosten zusammengeknotet. Ein zweites bedeckte den unteren Teil des Gesichtes und über diesem starrten zwei dunkle Augen uns entgegen. Augen voll Schmerz und Scham und Angst. In einem Augenblick hatten wir den Knebel hinweggerissen, die Bande gelöst, und Beryl Stapleton sank vor uns ohnmächtig auf den Fußboden nieder. Ihr schönes Haupt neigte sich auf ihre Brust, und da sah ich auf ihrem Halse klar und scharf die rote Strieme vom Hiebe einer Reitpeitsche. »Der rohe Schuft«, rief Holmes. »Hier, Lestrade, geben Sie schnell Ihre Whiskyflasche. Helfen Sie mir, sie auf einen Stuhl setzen. Die erlittenen Misshandlungen und die Erschöpfung haben sie ohnmächtig gemacht.« Nach einer kurzen Weile schlug sie die Augen wieder auf und fragte, Ist er gerettet? Hat er sich in Sicherheit bringen können? Er kann uns nicht entkommen. Nein, nein, ich meinte nicht meinen Mann, aber Sir Henry, ist er in Sicherheit? Ja. Und der Hund? Der ist tot. Gott sei Dank, Gott sei Dank, rief sie nach einem tiefen Seufzer der Erleichterung. Oh, dieser Schurke, sehen Sie, wie er mich behandelt hat. Sie streifte ihre Ärmel zurück und wir sahen voll Entsetzen, dass beide Arme mit blutigen Striemen bedeckt waren. Aber das ist nichts, gar nichts, fuhr sie fort. Wie hat er erst meine Seele gequält und gefoltert? Und das alles habe ich ertragen können. Misshandlungen, Einsamkeit, ein Leben voller Enttäuschung, alles. Solange ich mich noch an die Hoffnung anklammern durfte, dass seine Liebe mir gehörte. Aber jetzt weiß ich, dass er auch hierin mich hintergangen hat, dass ich nur sein Werkzeug war. Bei diesen Worten brach sie in ein leidenschaftliches Schluchzen aus. »Sie sind ihm nicht freundlich gesinnt, gnädige Frau«, sagte Holmes. »Nun, so sagen Sie uns, wo wir ihn finden werden. Wenn Sie ihm je bei seinem bösen Werk beigestanden haben, so helfen Sie dafür jetzt uns und machen Sie damit alles wett.« »Es gibt nur einen Platz, wohin er geflohen sein kann«, antwortete sie. »Auf einer Insel mitten im großen Sumpf ist eine alte Zinngrube. Dort hielt er seinen Hund, und dort hatte er auch allerlei Vorkehrungen getroffen, um für alle Fälle eine Zuflucht zu haben. Dorthin muss er geflohen sein.« Der Nebel lag dick wie weiße Wolle an den Fensterscheiben. Holmes streckte die Lampe nach dem Fenster aus und sagte, »Sehen Sie, niemand könnte in dieser Nacht einen Weg durch den Grimpener Sumpf finden.« Sie schlug lachend die Hände zusammen. Ihre weißen Zähne blitzten und ihre Augen funkelten in wilder Freude, als sie rief, »Den Weg hinein findet er vielleicht, aber nie und nimmer den Weg heraus. Wie kann er heute Nacht die Stecken finden, die wir beide, er und ich, zusammen einpflanzten, um den schmalen Fußpfad durch den Morast zu bezeichnen? Oh, hätte ich sie nur heute herausreißen können, dann allerdings hätte er rettungslos in ihre Hände fallen müssen.« Wir sahen ein, dass an eine Verfolgung nicht zu denken war, solange der Nebel über dem Moor lag. Wir ließen daher Lestrade in Merripit House zurück und Holmes und ich gingen mit dem Baronet nach Baskerville Hall. Wir konnten ihm die Wahrheit über die Stapletons nicht länger verschweigen, aber er benahm sich tapfer wie ein Mann, als er erfuhr, dass das Weib, das er geliebt, die Gattin eines Mörders war. Die Abenteuer dieser Nacht waren jedoch zu viel für seine Nerven gewesen, und ehe der Morgen anbrach, lag er im Delirium eines hohen Fiebers, und wir mussten ihn der Pflege des Dr. Mortimer anvertrauen. Ende von Abschnitt 14, gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 16. Februar 2026.